groß als wie ein Schaf bei tausend rauen Wölfen lieben. Ich bin ein recht verlassenes Lamm und muss mich ihre Wut und Grausamkeit ergeben. Was aber dort betraf, erpresset mir auch diese Tränenflut. Ach Jesu, wüsst ich hier nicht trostvoll,